was Hans und Else mit einem fremden Manne erlebten. Hans und Else sind Geschwister. Man sieht es ihnen eigentlich gar nicht an. Hans hat braune Haare wie der Vater, Else aber ist hellblond wie die Mutter. Auch sonst sind sie beide sehr verschieden. Else spielt gerne mit Puppen und isst noch lieber süße Bonbons. Na, sie ist eben ein Mädel. Der Hans aber ist ein richtiger Bub. Er spielt Fußball mit Blechbüchsen auf der Straße und noch lieber aber tut er Reiten. Reiten auf einem richtigen Pferd. Erst neulich hat ihn der Kutscher vom Nachbarhaus auf seinen Schimmel gesetzt. Au, war das fein! Und damit der Hans ein richtiger Reiter ist, hat er sich aus einem Tannenzweig eine Reitpeitsche gemacht. Die Leute sagen zwar, es wäre eher ein Stock für einen Gänsehirten als eine Reitpeitsche, aber das macht nichts. Die Hauptsache ist, dass sie dem Hans gefällt. Früher ist Hans oft mit seiner Schwester spazieren gegangen. Seit ein paar Wochen aber tut er das nicht mehr. Sein Freund Michel hat nämlich gesagt, wenn du immer mit deiner Schwester herumläufst, dann bist du gar kein richtiger Bub, sondern ein Mädchenschmecker. Und mit einem Mädchenschmecker wollen wir nichts zu tun haben. Das hat der Michel gesagt. Zuerst hatte der Hans eine furchtbare Wut auf den Michel. Dann aber sagte er sich, der Michel hat eigentlich recht. Jawohl, die Buben gehören zusammen. Und so ein Mädchen kann ja auch nicht Fußball spielen und auf keinem echten Schimmel reiten. Na also. Eine ganze Woche hatte Hans seine Schwester nicht mehr angeschaut. Aber seit gestern sieht man ihn wieder öfter mit ihr zusammen. Und das hat seinen besonderen Grund. Else hat nämlich auf einmal so viele Bonbons. Und die schmecken dem Hans auch, obwohl er ein Bub war. »Wo hast du die Bonbons her?«, fragt er seine kleine Schwester. Else tat ganz geheimnisvoll. »Die habe ich von einem fremden Mann bekommen, aber sag ja der Mutter nichts, der Mann hat mir's streng verboten.« Nun wurde Hans neugierig. »Kann man da nicht auch welche kriegen?« Else lachte. »Natürlich, geh nur mit mir zur Ufergasse, da läuft der fremde Mann immer herum.« Hans klatschte in die Hände. »Gut, ich gehe mit.« Und dann nahm er seine Schwester bei der Hand und ging mit ihr fort. Vor dem Hause des Kohlenhändlers Schulz stand ein dicker Mann. Er hatte einen dunklen Mantel an und einen Stock am Arm. Seine blaue Brille verbarg seine Augen. Hans hatte den Mann noch nie gesehen. Er wurde misstrauisch und blieb stehen. Aber Else sagte, »Du musst schon mit mir hingehen, wenn du Bonbons haben willst.« Und der Hans gab nach. Der Mann grinste über das ganze Gesicht, als die Kinder vor ihm standen. Dann griff er in die Tasche und zog eine Tüte Bonbons heraus. »Na, da seid ihr ja, ihr lieben kleinen Kinder.« Hans horchte auf, was der Mann für eine komische Sprache sprach. »Der redet ja durch die Nase, durch seine große, krumme Nase. Der ist vielleicht gar ein Jud.« Nun griff der Mann in die Tüte. »Hier, Kleiner, hier hast du etwas ganz Feines, etwas ganz Süßes. Aber dafür müsst ihr beide mit mir gehen. Ich zeige euch etwas recht Schönes, etwas Wunderbares.« Hans zögerte. Da wollte Else nach dem Bonbon greifen. Hans hielt sie zurück. Er dachte, was will der Mann von uns? Warum sollen wir mit ihm gehen? Plötzlich überfiel dem Buben eine furchtbare Angst. »Du bist ein Jude!« schrie er. Und dann packte er seine Schwester und rannte mit ihr, was er nur konnte, davon. Vorne an der Straßenecke trafen sie einen Schutzmann. Schnell erzählte Hans sein Erlebnis. Der Wachtmeister setzte sich sofort auf sein Motorrad. Bald hatte er den fremden Mann eingeholt. Er fesselte ihn und nahm ihn mit ins Gefängnis. Einen Tag später kam der Polizeirat in die Wohnung der Eltern der beiden Kinder. Lange sprach er mit Vater und Mutter. Dann rief er den Hans zu sich. Er sagte, »Lieber Hans, du bist ein tüchtiger, braver Bub. Wenn du nicht gewesen wärst, dann hätten wir den Juden nicht erwischt, den wir schon so lange suchen. Dieser Jude hat nämlich schon viele Kinder mitgenommen. Wenn du mit deiner Schwester mitgegangen wärst, vielleicht wäret ihr heute alle beide unglücklich für euer ganzes Leben oder gar tot.« Hans verstand, was der Polizeirat sagen wollte, und er war stolz auf das Lob. Wenn ein Polizeirat so etwas sagte, dann musste es schon wahr sein. Als er wieder allein mit den Eltern war, da zog die Mutter lachend eine Tafel Schokolade aus ihrer Tasche. »Hans, mein lieber Hans, die schenke ich dir. Von der Mutter darfst du schon was annehmen.« Der Hans machte einen Freudensprung und wollte nach der Schokolade greifen, aber die Mutter wehrte ab. »Nur Geduld, mein Junge. Zuerst will ich dir noch einen Spruch sagen, lieber Hans. Diesen Spruch musst du auswendig lernen und du musst ihn dir merken dein ganzes Leben.« »Wie heißt dieser Spruch?« fragte Hans. Und die Mutter sprach: »Es geht ein Teufel durch das Land, der Jude ist's, uns wohl bekannt, als Völkermörder, Rassenschänder, als Kinderschreck für alle Länder. Er will die Jugend schon verderben, er will, dass alle Völker sterben. Lass dich mit keinem Juden ein, dann wirst du froh und glücklich sein.«